Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ich begrüße euch zur Vorstandssitzung des Landesvorstands Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland. Heute ist der 10. März. Wir beginnen mit etwas Verspätung um 20:36 Uhr. Ich übernehme heute die Sitzungsleitung. Der Vorstand ist vollständig anwesend. Damit beschlussfähig. Und als erstes haben wir in der Tagesordnung die Genehmigung des Protokolls vom 24. Februar. Gibt es hier Fragen oder Einwände? Ich würde mich gerne enthalten, weil ich nicht da war und nicht nachgeguckt habe. Keine Fehler gefunden dafür. Gut, dann bis auf die Enthaltung von Tatjana sind alle dafür und das Protokoll somit angenommen. Kommen wir schon direkt zu den Berichten des Landesvorstands und beginnen mit Wilk. Der schon wieder weg ist. Okay, dann mache ich mal weiter, mein Tätigkeitsbericht. Ich war mal wieder vertretungsweise in einer Folge-F-Sitzung. Ich habe mich um die Texte zu den Themenflyern gekümmert. Ja, wir bearbeiten etliche Wahlprüfsteine in der AGÜA. Wir hatten ein Arbeitstreffen am Wochenende. Die Plakatbestellung bzw. die Information, bitte bestellt die Plakate bei euch, ist rausgegangen. Wir hatten eine ÖA-Sitzung und da auch ein bisschen was zu tun. Und dann habe ich einmal den Request-Tracker durchgewischt. Das war soweit von mir. Fragen oder Anmerkungen machen wir am Ende aller Berichte und dann nehmen wir als nächstes den Obereichwald. Ja, also ich habe die letzten zwei Wochen ganz, ganz viel mit den UUs, mit der Organisation da rundherum gemacht und allgemein die Wahlunterlagen auch so, dass ich die an die zweite Vertrauensperson weiterreichen konnte, sodass die beim Landeswahlleiter eingegangen sind. Ich habe auch nächste Woche einen Termin, um die UUs dann einzureichen, da auch im Hintergrund noch ganz viel geplant, an die Wahlämter rausgeschickt, auch schon wieder zurückerhalten und mit anderen Leuten koordiniert, dass wir eben zur Landtagswahl dann antreten können tatsächlich. Es ist knapp, aber mittlerweile, von dem, was ich auch gehört habe, wir schaffen das. Also wirklich, wir kriegen das hin. Ansonsten AGÖA gemacht, beim Wahlomaten Dinge reingeschrieben, ansonsten allgemeine Vernetzung, im Request-Tracker Dinge getan, auch Team PolGF besucht und ja, wie gesagt, wegen Corona ein bisschen verpeilt, aber ich habe einiges getan. Danke dir. Und Wilk, bist du wieder sprechfähig? Ja. Ja, erstmal danke an Obereichwald für die Arbeit, die hier elementar wichtig ist, dass wir zugelassen werden. Und da hat er wirklich sehr viel gearbeitet. Da nochmal an dieser Stelle, so ein bisschen außerhalb des Protokolls, meinen Dank. Ich habe mich nochmal um die Plakate gekümmert, die in die Bestellung gegangen sind. Das war nicht einfach, aber glücklicherweise haben wir ein fast Neupiraten bei uns, der Grafik und Designer ist, der, wo wir die Bestellung aufgegeben haben und der vieles nochmal gut überarbeitet hat, sodass die Plakate wohl Montag oder Dienstag da sind. Das hat dann doch ganz gut geklappt. Da war viel, haben wir noch gemeinsam zusammengesessen und das überarbeitet, damit das von den Druckdaten her auch wirklich dann sauber passt. Ja, dann war noch nach der letzten Sitzung dementsprechend halt die Unterlagen für die Wahl, also aus den Ausstellungsversammlungen die Unterlagen zusammenstellen und das hin und her schicken, noch koordiniert. Und dann habe ich letzte Woche aufgrund des beginnenden Krieges, also der ist ja schon am 24.02. hat er begonnen, eine piratige Aktion sammeln von Hilfsgütern. Und mittlerweile haben wir morgen das zweite Mal in die Ukraine fahren, also das zweite Mal runter mit dem Hilfstransport. Und das habe ich natürlich auch sehr stark unter die piratige Fahne gestellt. Da war ich unterwegs, habe mich dann allerdings nicht mehr so sehr an Arbeitsgruppen AGs beteiligen können, wie ich das normalerweise eigentlich tun würde. Und ich bin nicht dazu gekommen, Tickets zu bearbeiten, aber danke nochmal an Wag hier ganz eisern, alles durcharbeitet und alle Tickets immer im Blick hat. Ja, so konnte ich mich dann auf diesen Krieg vorbereiten. Auf der humanitären Seite. Vielen Dank nochmal auch an Wag. Danke, Wilk. Ich muss das einmal hier sagen, außerhalb des Protokolls. Ich finde das ganz toll, was du da auf die Beine gestellt hast Richtung Ukraine. Danke dir. Okay, als nächstes haben wir den Bali. Jupp. Also ein bisschen BPT-Orga, das wird manchen verstutzen. Das hat hier nichts zu suchen. Ist aber nur eine Raumanfrage für NRW, die ich ein bisschen bearbeitet habe. Und ich habe mich um einige KVs gekümmert, die Fragen hatten. Schatzmeistereien habe ich getan. Ich war im SN-Club hier die Vorsitzung für Samstag. Wir hatten ein WKO-Budget-Treffen Bund. Da ist jetzt auch eine Veranstaltung zeitgleich. Mehrere Vernetzungstreffen mit verschiedenen Ländern, immer in Telefonaten und Gesprächen und zukünftig geplant. Also das war bei uns ein bisschen irritierend. Irgendwie hat das keiner mitgekriegt. Ich bin natürlich bei der Marina in Brandenburg. Ist auch alles geklärt. Und es gibt ein bisschen Schatzmeisterkram, der jetzt trotz der Wahl durchgeführt wird. Das erläutere ich aber später in dem Schatzmeister-Gedöns. Danke, Bali. Und als nächstes wäre der Daniel dran. Ja, ich habe viel Kurier gespielt für Wahlunterlagen. Ich habe mich um die LGS gekümmert, unter anderem die Küche wieder, oder ja, was heißt wieder, erstmalig die Küche in der LGS in Betrieb genommen. Ja, sonst habe ich ein bisschen Ticket gemacht, sonst habe ich eigentlich nicht viel gemacht, sonst habe ich nur mich auskuriert. Und die Rundmail gemacht wegen den Plakaten. Okay, danke Daniel. Was? Danke Daniel. Tatjana. Ja, hallo zusammen. Ich habe auch ein paar Tickets bearbeitet für die Mitgliederverwaltung, war beim Arbeitstreffen dabei und habe ein paar Lektorate gemacht. Danke, Tatjana. Isan. Hallo. Okay, ich habe auch Wahlprüfsteine gemacht für den Wahlomaten, wobei ich dazu sage, ich fürchte, da werden wir trotzdem eine Arbeitssitzung brauchen. Da sind so viele Fragen, die sich aus dem Programm nicht ableiten lassen. Aber das nur am Rande. Dann war ich auch beim Arbeitstreffen bei der AGÖA-Sitzung. Ein paar Tickets bearbeitet, Social Media gemacht und bereite gerade einige Social Media Aktionen vor mit den Kandidierenden, weil jetzt geht's ja wirklich richtig in die heiße Phase. Das war's soweit von mir. Kann sein, dass ich was vergessen habe. Das passiert. Danke dir. Das waren die Tätigkeitsberichte. Gibt es dazu Anmerkungen oder Fragen? Ich habe noch eine Ergänzung. Ich habe mich noch um das neue Lager für unseren Landesverband gekümmert, über den wir auch die Plakatverteilung machen werden, und habe in dem Rahmen auch in das neue Lager, was sich in Essen befindet, auch schon alle Plakate aus der LGS hingebracht. Okay, Okay, ich sehe und höre keine Fragen. Dann machen wir weiter mit dem Bericht Statistik. Wally. Nö, erst die Mitgliederverwaltung. Also so einen groben Stand vielleicht. Ich könnte aktuell keinen neueren Stand nennen zum letzten Mal. Okay. Also dann bin ich wieder der Vorleser. Wir haben einen Barstand, Barkassenbestand, alles von heute aktuell von 219,60 Euro. GLS Giro 16.011,73, Zinsertragskonto 29,99, Girokonto in der Sparkasse Mülheim von 11.792,38, die Sparkasse Düsseldorf, das kann jetzt verschoben sein, Girokonto steht hier 74.694,99 und Sparkasse Düsseldorf Renditekonto 188.652,55, aber ich glaube, das passt. Das war da mal die Statistik. Dann ist uns Gott sei Dank aufgefallen eben, dass die VKV-Kontostände, die ich heute mal wieder veröffentlicht habe, Fehler beinhalten. Deswegen ist das nicht aktuell und das wird kurzfristig bereinigt. Es geht darum, dass hier einige VKVs nicht berücksichtigt sind, die im Jahr 2021 Geld ausgegeben haben für die Bundestagswahl. Und das lag an einer Vernetzung, digitalen Vernetzung zwischen mir und Martin, dass das nicht rübergekommen ist. Es war halt nicht, wurde halt nicht gebucht. Das heißt, es gibt einige VKV-Anträge, die hier nicht berücksichtigt sind. Das wird bereinigt bis zur nächsten Vorstandssitzung. Trotzdem sage ich jetzt schon mal an, dass alle, die seit 2017 nichts ausgegeben haben, also keine Aktivität erschienen lassen haben, denen das Geld einem anderen Zweck im Landesvorstand zugeführt wird. Das werden wir in den nächsten Wochen angehen. Deutlicher Hinweis, wer hier jetzt sagt, ey, ich habe doch 5 Euro ausgegeben, habe das nur nicht gesagt, der darf sich gerne nochmal melden. Weiterhin werde ich Folgendes tun. Ich weiß jetzt nicht mehr aus welchem Jahr, ich habe die E-Mail jetzt noch nicht wieder gelesen. Hebe ich als Schatzmeister den Ausgabenstopp aus, der damals verhängt worden ist über die Mitgliedsbeiträge an Kreisverbände. Das heißt, Kreisverbände wie was Rhein-Kreis Neuss oder ähnliche, die Ausgaben planen, jetzt für die Landtagswahl, zwar auch noch Geld auf dem Konto haben, aber ein bisschen mehr ausgeben möchten, haben aus meiner Sicht mittlerweile Anspruch auf die gedeckelten, zurückgehaltenen Gelder. So, das ist im Moment das, womit ich tagtäglich zu tun habe. So, gibt es Fragen oder Anmerkungen? Weil ich habe eine Frage, ist ja auch dich, Frank, aber kommst auch gleich dran. Wenn es jetzt KVs gibt, die laut ihrem Stand recht knapp bemessen sind, was Geld angeht, können die bei dir anfragen und dann erfahren, wie viel das ausmacht, was du jetzt aus diesem Ausgabestopp dann an die KVs führst? Selbstverständlich. Das wird jetzt gerade in den nächsten Tagen erledigt. Es gibt eine Kreditoren- und Debitorenliste. Also auch Kreisverbände haben noch Schulden, die nicht beglichen worden sind, sondern die sind einfach auf ein Konto gebucht worden. aus woher die entstanden sind, kann ich nur ersehen, wenn ich mir alle Konten genau ansehe. Aber selbstverständlich, Vaku, das hast du innerhalb von ein, zwei Tagen oder ein paar Minuten Telefonat, kriegst du die Antwort, was ein KV Düsseldorf noch zu bekommen hätte. Okay, danke. Dann sehe ich den Frank im Sprechenraum. Ja, eine kurze Rückfrage an Balli. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, rechnest du also genau ab und nicht, dass jetzt erst ab 2022 das zurückgebucht wird? Nein, das hast du falsch verstanden. Aber danke für die Frage, dann war das wahrscheinlich nicht deutlich. Ich fange an mit den ältesten Beträgen aus 2017. Das sind ungefähr die Hälfte des Gesamtbudgets, 106.000 Euro und ein paar zerquetschte. Es ist aber noch so, dass ich die VKVs davon informieren möchte, vorher, dass wir dieses tun. Und da ist das Problem in der Zusammenarbeit mit einer nicht funktionierenden Mitgliederverwaltung. Ich spreche jetzt nur über die KVs. Also den Ausgabenstopp, den du eben aufgehoben hast, bezieht sich, dass wir die KVs, die bestehen, ihre offenen Posten transparent mitgeteilt kriegen und dann auch, ich sage jetzt mal, in näherer Zukunft dieses Geld auch bekommen. Ja, das ist so geplant. Genau. Alles klar, super. Ohne 22. Ja, das ist klar, da gibt es ja auch noch nicht, sondern wir zahlen ja jetzt auch erst 2020 aus. Das ist ja immer ein bisschen verspätet. Ja, ich möchte da eine gewisse Klarheit haben. Verstehst du? Okay, jetzt keine weiteren Fragen. Ja, Ali? Eine Anmerkung habe ich noch. Das Paket aus Düsseldorf, was mir Daniel zugesandt hat, ist heute erst angekommen. Die Spendenbescheinigungen sind als solche fällig und ich muss einen deutlichen, ganz, ganz deutlichen Aufruf sagen. Ich habe noch nie so wenig Spendenbescheinigungen unterschreiben müssen. Also das ist eine Katastrophe. Und die Frage an Obereichwald, die sich dann anbindet. Wie viele Unterschriften brauchen wir jetzt noch wirklich? Weil bevor ich jetzt, ich meine, es geht mir jetzt nicht um die 50. Ja. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber wir sind in der Tagesordnung im Bereich Statistik. Was uns und so weiter angeht, das können wir alles im Sonstigen machen. Ja, machen wir im Sonstigen. Okay, dankeschön. Gut, sonst sehe ich keine Fragen oder Anmerkungen zum Bereich Statistik. Dann mache ich mit den Terminen weiter. Ich lese mal kurz vor, was da im Pad steht. 12.3. ist ein Schatzmeister-Club-Treffen. Am 17. März ist die Einreichungsfrist für die Unterstützungsunterschriften und Wahlunterlagen. 27. März Landtagswahl in Saarland, am 8. Mai Landtagswahl in Schleswig-Holstein und am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen. Haben wir sonst noch Termine für das Protokoll? Ich würde den 19. und 20. Marina in, wie heißt das, der Ort, in Brandenburg noch mit reinschreiben. Gute Idee. Ich habe auch eine Frage. Wir hatten in Request Tracker hatten wir eine Mitteilung von der AG Wahlkampf. Die hatte ich auch ins Protokoll gesetzt. Ich sehe die jetzt aber nicht mehr. Ja, der Termin ist morgen 19:30. Den können wir vielleicht auch noch eintragen. Du meinst die WKO, ne? Genau. Also das wäre morgen, 11. März, 19:30. Gut, ich mache dann mal weiter mit den Anträgen an den Landesvorstand. Da haben wir einen Antrag, der im Umlauf leider nicht ganz durchgegangen ist. Und zwar ist das ein VKV-Antrag mit der Nummer 481376. Der Antrag ist vom VKV Düren, vom Gunther. Ist jemand da, um den Antrag vorzustellen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, es ist wie gesagt ein VKV-Antrag rund um den Wahlkampf. Wird Geld benötigt für den Direktkandidaten, für Kandidatenfotos und Plakate, Leihwagen für die Plakatierung und dann noch so Sachen wie Giveaways, Flyer, Kabelbinder und so weiter. In der Überschrift steht Finanzantrag über 700 Euro, im Antrag steht 600 Euro. Es ist jetzt niemand da, der uns das erklären kann, aber ich denke, da es ein VKV-Antrag ist, können wir den trotzdem durchstimmen oder gibt es da gegenteilige Meinungen von den KollegInnen? Nö. Gut, dann fange ich einmal oben an. Walli. Dafür und ich verstehe die 700 Euro als Budget und sie rechnen mit Kosten von 600 und haben dann noch Kleinkosten. Fertig. Also lieber Budget 700. Jau. Daniel. Daniel. Dafür. Wo war ich? Was? Dafür. Katja. Dafür. Ich bin auch dafür, Wilk. Jo, dafür. Isan? Dafür. Wunderbar, dann haben wir den einstimmig angenommen. Und das war auch der einzige Antrag, den wir hatten. Umlaufbeschlüsse hatten wir auch keine. Dann sind wir bei dem Tagesordnungspunkt Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier was zu berichten? Gerne auch aus dem Zuhörerraum. Das ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter. Nächster Tagesordnungspunkt, Wahlkampfkoordination. Wir haben im Pad verlinkt die Übersichtsseite im Wiki und auch die Seite Landtagswahl auf unserer Webseite. Ich hatte hier mal ein paar Sachen eingetragen. Stand Unterstützungsunterschriften, Stand Plakat, Stand Shop, Stand Wahlomat. Wobei, Eichwald, willst du noch was zu den UU sagen oder sagen wir direkt Walli mit deiner Frage dran nehmen? Ich kann ja einfach nur kurz sagen, 360 bestätigt, 104 unbestätigt, 464 insgesamt. Plus, was ist noch zu erwarten? 100 bestätigt. Buddy, war das die Antwort auf deine Frage? Unbefriedigt, befriedigend. Ich frage nochmal. Also du hast 40 jetzt bei dir, warte, du hast um die 43 bei dir jetzt unbestätigt liegen. Du brauchst nicht alle 43 raussenden, weil das mehr oder weniger 43 verschiedene Kommunen sind. Wenn du das jetzt rausschickst, dann wäre das, weiß nicht, wenn wir Glück haben am Samstag da, dann bearbeiten die das am Montag, wahrscheinlich eher am Dienstag, dann schicken sie es raus. Das kommt gar nicht mehr rechtzeitig fast. Also wir können es natürlich trotzdem, also wenn du 10 von den Dingern bestätigen lassen würdest, wäre das cool. Aber ich glaube nicht, dass die Ämter das dann überhaupt noch schaffen. Wenn du nicht persönlich hingehst. Ja, genau. Ja, das ist gerade meine Frage. Ich suche mir das nach meinen Postleitzahlen aus und hole mir die persönlich ab. Ich denke mal 15 aus Dortmund morgen verschickt per Post an die LGS. Dann, was ist mit Rhein-Sieg? Was haben die wirklich nicht? Rhein-Erft war das, ne? Rhein-Erft, ja, ich habe da vorhin noch mal, also mit denen aus Dortmund hatte ich jetzt bisher gar nicht gerechnet, deswegen ist das eh ein Plus. Rhein-Erft hat mir vorhin geschrieben, 44 liegen gerade bestätigt bei ihr, dazu noch 5 unbestätigte sind 49. 37 sind aktuell aber noch zum Bestätigen bei den Ämtern. Dann wären wir bei einem Minimum von 81, was der Rhein-Erft-Kreis noch liefert. Plus Landesliste, das sind 87. Und Christian hätte bei sich in Frechen auch noch Minimum 20, bla bla bla, Handvoll in Brühl. Wir sollen mit 80 bis 100 bestätigten US bis Dienstagabend rechnen können. Ja, so, jetzt fehlt noch Delbrück. What? Ja, Wilk. Also, ja, also ich habe dann doch mal, weil es ja morgen schon wieder, ich den Abflug mache, die Zeit gefunden, zum Amt zu gehen und ich glaube, es waren 20 schnell bestätigen zu lassen. Erstaunlicherweise, aufgrund meiner sehr privaten Aktivitäten und der vielen Hilfsorganisationen, die ich mache, hat man mich gleich durchgewunken und ohne zu fragen alle Stempel und alle Unterschriften drauf gemacht. Das fand ich cool. Morgen fahre ich mal nach Brakel rüber. Da habe ich auch noch ein paar. Das sind so 5 oder 6. Und dann Wilberdessen, da ist ein Kollege, der auch piratisch angehaucht ist. Die werden irgendwann mal hoffentlich alle Mitglieder werden. Der geht nochmal in Wilberdessen zum Ort und der hat wohl auch so 5, 6 und so läppert sich das morgen zusammen. Aus Höxter müssten welche zugeschickt sein und ja, da kommt noch ein bisschen was. Okay, ich kann meine Unzufriedenheit trotzdem äußern, dass ihr alle so spät aus dem Quark kommt. Ja, das hat bei mir, kann ich ganz ehrlich sagen, und das ist natürlich auch blöd, dass diese Kriegssituation und mein Engagement damit zwischenkam. Ich hatte ja eigentlich vor, Direktkandidat zu werden, habe dann halt so lange gewartet, bis Direktkandidatur durch ist. Ich hätte natürlich schon viel früher sammeln können und hätte mal locker, ich sag mal, in der Zeit so 150 zusammengekriegt. Das war jetzt dann halt eben knapp und ich dachte, okay, für Direktkandidatur und Liste sammeln ist ein bisschen problematisch. Ja, wir waren halt eben etwas spät mit der Aufstellungsversammlung dran. Gut, lange Rede, kurzer Finn. Schon wieder dieses Wort. Diesen Satz muss ich erstmal 15, 44, 20, 79, es fehlen noch 100 Bestätigte. Ja, könnte noch die Info über 6 Bestätigte aus Leverkusen beitragen. Jeder Cent ist wichtig. Nee, ich sehe mich dann morgen Samstagnachmittag hier in der Innenstadt und zum Sammeln. Also ja. Wir liegen bei 499. Bali, wenn du morgen noch was an die Ämter rausschicken kannst, müssen ja nicht alle 43 sein, dann sollten die das in 6 Tagen schaffen. Ich sortiere mir jetzt nach Postleitzahlen, wenn das noch nicht ist. Und dann suche ich mir meine 5, 6, 7, 8 Kreise hier in der Gegend, wo was her ist. Und dann mache ich das, ja. Bali, sag mir bitte Bescheid. Ich bin, ich habe noch einen Termin, glaube ich, in Gütersloh nächste Woche. Ich bin also sehr häufig da unterwegs. Außerdem habe ich mit der JVA, coole Story, die JVA Hövelhof hat mir einen Transport angeboten. Die bringen Hilfsgüter nach Rumänien und nehmen Leute wieder mit zurück. Die JVA, wie geil. Aber die kommen aus Nordrhein-Westfalen. Also jeder, der hier jetzt kommt, der muss gleich mal unterschreiben. Und wenn ich dann losfahre nächste Woche halt, am Montag könnte ich auch noch bestätigen lassen. Also ich würde dann auch nochmal durch die Gegend fahren. Ja, nee, ist okay. Ich habe das schon so verstanden. Also genau, die 40 ziehen wir durch. Abgabetermin ist 17. Donnerstag, 17. um 18 Uhr spätestens. Genau. Und wenn ich jetzt am Montag und Dienstag noch rumfahre und mir die Stempel original hole, dann sind die am Mittwoch in der LGS. Okay, wir haben den Frank noch im Sprechenraum. Ja, ich lausche euch aktuell dazu. Nur mal kurze Frage, wer ist denn jetzt in der LGS dafür zuständig, die Dinger zu sammeln? Wer fährt nächste Woche da tatsächlich hin, weil ich gehört habe, dass Obereichwald ja wirklich ausfällt? Ist das, weil, wie gesagt, ich habe gehört, dass keiner aus Düsseldorf irgendwo angesprochen worden ist. Braucht ihr noch Hilfe oder braucht ihr keine Hilfe im Worst Case? Weil ich sehe das ziemlich kritisch, wenn ich das höre, dass die Sachen ja gar nicht vorliegen, sondern noch irgendwo liegen, die irgendwo sind. Obereichwald, ich glaube, das kannst du beantworten. Also ich fahre nächste Woche Donnerstag zum Landeswahlleiter, da habe ich den Termin. Ich komme, wenn es gut läuft, jetzt am Sonntag aus der Quarantäne raus. Von daher bin ich nächste Woche eh wieder am Start. In der LGS hat bisher ich immer, der Martin hatte mir das hingelegt, sodass ich dann, ich war ja mindestens einmal die Woche vor Ort, dass ich mir das dann zurechtgelegt habe, sortiert habe. Und jetzt in der Zeit, wo ich halt nicht da sein konnte, hat der Martin das halt durchgezählt und mir dann weitergeleitet, sodass auch da dann trotzdem der aktuelle Stand anzusehen ist. Wie gesagt, ich fahre da nächste Woche Donnerstag hin. Der Rhein-Erft-Kreis wollte mir das jetzt nächste Woche Dienstagabend spätestens liefern, die Sachen. Und wir hatten allgemein schon mal geguckt, ob wir jetzt noch Hilfe brauchen. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass wir keine Hilfe mehr brauchen. Es wurde dann doch noch knapper als gewollt. Aber ich sag mal so, jeder, der unterschreiben will und jeder, der Leute noch motivieren kann zu unterschreiben, ist natürlich letztlich eine Unterschrift mehr, die uns hilft. Ich frage nur deswegen, weil wie gesagt, das, was wir bisher immer hatten, dass Düsseldorf notfalls kurzfristig bestätigen lassen kann, wird nicht gehen, ja, weil die umziehen und umbauen. Ja, und nur eine Einweisung gegeben haben, dass sie noch ansprechbar für die Direktkandidaten oder für Unterschriften von Kandidaten in Düsseldorf sind. Das heißt, das könnte nämlich dann auch kritisch werden. Nur wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht oder wenn bei dir irgendwas dazwischen kommt, ich weiß das ja nicht, ja, sagt uns bitte rechtzeitig Bescheid, weil wir müssen uns ja auch notfalls darauf einrichten. Aber ansonsten denke ich ja, dass ihr das irgendwie gewuppt kriegt. Um wie viel Uhr hast du denn den Termin beim Landeswahlleiter? Hast du den schon fest vereinbart? 15 Uhr ist fest, ja. Und um das nochmal zu wiederholen und nochmal klar zu machen, der Landeswahlleiter hat bereits alle Unterlagen und da soweit auch schon drüber geschaut, was halt jetzt eben noch fehlt und aktuell durch Obereichwald eingesammelt wird, sind die Unterstützungsunterschriften. Ja, das ist schon klar. Also wie gesagt, Obereichwald sollte was dazwischen kommen. Ich habe mir das mal notiert. 15 Uhr am Donnerstag. Weil wie gesagt, abgeben und bestätigen lassen, dass sie abgegeben worden sind, ist ja auch nicht die Schwierigkeit. Okay, danke für dein Hilfsangebot, Frank. Das Hilfsangebot würde ich ausdehnen. Fahr doch Samstag, wenn du frei hast, nach Bochum und sammel noch. Das ist jetzt nicht blöd gemeint. Also ich krieg hier die Krise bei sowas. Wenn es an einer Stimme fehlt, dann sind wir die Ärsche und naja, also ich mache mir Sorgen. Nee, dann seid ihr das Niedersachsen, Schleswig-Holstein 2022. Ja, davon kann ich mir was kaufen. Ja, ist egal. weiter im Text. Danke, Bali. Okay, nächster Punkt, Standplakate. Ich habe das vorhin schon euch in die Gruppe geschrieben. Wir hatten ja am 8. März die E-Mail rausgeschickt mit den Preisen und der Bitte, die Plakate zu bestellen. Die Info ist auch über die NRW-Info-Mailingliste rausgegangen und sie ist auch abrufbar auf unserem Vorstandsblog. Deswegen wäre die große Bitte an alle, die zuhören, bestellt die Plakate bei uns so schnell wie möglich. Von den neu bestellten Plakaten haben wir ja auch nur 200 bis 300 pro Motiv. Das heißt, wer als erstes kommt, der bekommt auch. Ich habe eine Excel-Tabelle gemacht, also eine Tabelle gemacht, vielmehr, so dass wir das auch nachhalten können. Und sobald wir dann die Plakate haben, geht auch die Info raus, wo die dann und wann abholbar sind. Frank. Ja, ich habe noch kurz eine Frage, wenn wir gerade bei Plakaten sind, an den Daniel, der eben so erwähnt hat, die Plakate wären von Düsseldorf nach Essen transportiert worden, ne? Eine kurze Frage, die Düsseldorfer Plakate, die auch in der LGS lagen, habt ihr die da gelassen oder habt ihr die auch mitgenommen aus der Bundestagswahl? Finde ich ja schön, dass du das ansprichst, weil mir nämlich mitgeteilt wurde, dass du gemeinsam mit einem weiteren Düsseldorfer zusammen alle Sachen vom KV Düsseldorf dort rausgeholt hast, was offensichtlich nicht der Fall ist. Und ja, ich habe die Plakate noch in der LGS gelassen. Die KV Düsseldorf Plakate sind die einzigen, bis auf eine Handvoll, die jetzt noch da sind. Alles klar, dann weiß ich Bescheid, weil wir hatten heute jetzt großes Meeting auch für die Plakatbestellung und dann müssen wir das halt am Montag irgendwann organisieren. Martin ist am Montag da, ne? Noch ja, der fährt über, ich glaube, Ostern oder so weg. Alles klar, dann rufe ich da einfach mal an. Und wie gesagt, Bestellung müsste auch nur mal für den KV Düsseldorf müsste eigentlich jetzt heute oder morgen bei euch eingehen. Und bezüglich Marc können wir euch auch nicht weiterhelfen. Und bezüglich der Plakate, die noch in der LGS sind, meldest du dich dann nochmal bei mir, ne? Warum? Weil die da raus müssen. Ja, deswegen, ich sag ja, ich rufe den Martin am Montag an, wann er in der LGS ist und dann regeln wir das über einen kurzen Dienstweg. Ach so, ja, von mir aus auch so. Okay. Keine weiteren Fragen oder Anmerkungen zum Thema Plakate. Dann haben wir noch das heiße Thema Shop. Gibt es hier von irgendjemandem irgendwas Neues zu berichten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Thema Valomat hatte ich auch noch mal eingetragen. Isan hat es ja vorhin in ihrem Tätigkeitsbericht schon erwähnt. Da sind doch etliche Fragen bei, die sich nicht einfach so durch unser Wahlprogramm erschließen. Auch andere Programme wie das Bundestagswahlprogramm oder Europaprogramm oder die Positionspapiere. Wir hatten in der AGÖA gesagt, dass wir uns dazu noch mal treffen. Können wir da morgen 21 Uhr festmachen? Von mir aus kein Problem. Da kann ich leider nicht, aber ich schaue dann, wie weit ihr gekommen bin. Ich habe jetzt nicht verstanden, wann. Morgen 21 Uhr? Okay, halten wir den Termin mal fest. Wer sich berufen fühlt und Zeit hat, an den Antworten zum Wahlomat mitzuarbeiten, ist gerne eingeladen. Morgen 21 Uhr hier im Mumble im Raum der AGUA. Dazu eine kurze Frage. Braucht ihr notfalls Hilfe von irgendwelchen bundespolitischen Arbeitskreisen oder sonst was? Das müssten wir dann morgen mal herausfinden, dass wir die Fragen bündeln und gegebenenfalls an Themenbeauftragte oder so schicken. Okay. Und da jetzt beim Shop eben Stille hieß, bedeutet das, dass wir Materialien woanders besorgen müssen als KVs? Tja. Also wir haben eigentlich einen Zeitplan gehabt für die Erstellung des Shops und der ist auch soweit vorbereitet und gefüllt. Auch die Flyer sind jedenfalls von der von den Kreativen soweit vorbereitet, dass sie so gut wie fertig sind. Jetzt das Problem ist nur, dass Ricardo, genau wie ich, sein Herz für die Ukraine gefunden hat und da plötzlich sehr viel Arbeitszeit abgeht und dann plötzlich Sendepause ist. Das ist natürlich genau wie bei mir nicht ganz optimal. Ja, da ist halt eben dieser Konflikt, der Krieg dazwischen gekommen. Ich habe jetzt aber mit Ricardo keinen Kontakt mehr gehabt und bin da auch nicht auf dem Laufenden. Der letzte Stand ist halt eben, dass der Shop soweit, wir hatten nochmal gesprochen, mit dem soweit steht. Da gibt es eine ganz gute App, das ist diese Shopify. Da kann man Shops halt relativ schnell und gut hochziehen. Ricardo hat ja auch schon ein paar Entwürfe nochmal nebenher gemacht, also halt diese speziellen Vektorgrafiken, auch für nochmal Logo NRW. Und ja, uns ist es halt wichtig, dass wir die Flyer rauskriegen. Da würde ich mir grundsätzlich keine Sorge machen, dass wir das bestellbar bekommen. Deswegen eine Frage, weil das ist mir auch dazu genau, aber Shopify, also das Geld liegt ja bis auf ganz wenigen eigentlich bei Bally. Wie ist dann mit der Bezahlfunktion vorgesehen? Weil du kannst ja bei Shopify nur bezahlen, um die Bestellung abzuschließen. Ja, genau. Das ist jetzt halt, du hast natürlich alle möglichen Bestellmodule, die du einsetzen kannst. Das ist natürlich etwas schwierig, um VKV und KV-Budgets irgendwie auseinanderzuhalten. Ja, ich glaube, Buddy hatten auch schon mal drüber gesprochen. Aber irgendwie war nur PayPal halt schlecht, aber wenn das per Bankverbindung auch möglich ist mit dem Modul, dann soll das wohl auch zuordnenbar sein. Aber da kann Bali mehr sagen. Das kann er. In meiner ersten Info zu dem Shop hieß, dass man angeblich nur per Kreditkarte und PayPal bezahlen könnte. Nach genauerem Erforschen gibt es noch 63 weitere Bezahlmodule. Darunter gehört auch Überweisung und Ähnliches. Wie wir das dann aussortieren, wer jetzt wo bestellt hat, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ist ein Arbeitsauftrag mehr. Habe ich ganz vergessen, dass ich das ja auch noch gemacht habe, mich darum zu kümmern, um Shopify und andere Shops. Okay. Und dann ist es so, die Gebühren übernehmt ihr komplett. Meistens ist es. Welche Gebühren meinst du jetzt? Ja, wie gesagt, Shopify ist ja ein großer Shop-Anbieter, der natürlich die Zahlungsdienstleistung anbietet. Aber wenn wir jetzt über Kreditkarte zahlen, PayPal zahlen, Konto zahlen, wird ja eine Lastschrift ausgelöst oder eine Lastung. Dafür fallen ja Gebühren an, davon lebt ja Shopify neben ihren monatlichen Gebühren. Die Frage ist halt, bleibt es bei den KVs hängen oder übernehmt ihr diese internen Kosten? Ja, die Frage ist, ob da überhaupt Kosten oder was kommt für einen Shop an Kosten auf? Das heißt, macht man ihn normal mit den normalen WordPress-Modulen oder macht man es über Shopify? Und ja, ich denke, dass natürlich ein Rauch nicht umsonst ist. Ne? Das muss man ja auch sagen, ja, nicht umsonst. Ja, Stand jetzt. Das war ein anderes Gespräch mit Ricardo. Da war die Äußerung, darum braucht ihr euch nicht zu kümmern. Punkt. Weil er wird das übernehmen. So, das war nur in einem Gespräch, nicht vertraglich festgehalten. Und wenn da Gebühren anfallen, werden wir die zur Not tragen. Es werden keine horrenden Summen sein und von daher ist das überschaubar. Ja gut, alles klar. Und dann ist das dann Ende April oder wann können wir dann bestellen, damit wir planen können? Nee, wir planen jetzt im Moment für nach der Wahl. Das ist viel sinnvoller. Genau, dann haben wir auch mehr Zeit und Ruhe, ne? Also 14. Mai. Ja, ist mir egal. Also wie gesagt, wir müssen sowieso bestellen, weil wir haben ja jetzt ganz viele Termine genannt bekommen, die alle stattfinden und die nicht stattfinden. Also das ist uns auch egal. Ja, wir legen das ja sowieso nur in den Keller, damit man das dann halt entsprechend auch für die nächsten Jahre noch hat. Wir machen ja jetzt einen System-Relaunch. Genau, deswegen steht hier auch nicht Piraten wählen zum Landtagswahl 22, sondern das ist freigelassen. Richtig. So. Bei den Kandidatenflyern kannst du auch die Fotos austauschen mit kleinen Sticker, wie im Stickeralbum. Genau, einfach überkleben und fertig. Nein, Frank, es ist schon zeitnah angedacht. Nur ich verstehe, wir alle finden das, was Ricardo und was Wilk macht in der Ukraine und Leute mit zurückbringt und so weiter, alles super und das muss man jetzt zu dieser Krisenzeit eingestehen und dann bleibt das mal 1, 2, 3 Wochen liegen. Unser offizieller Wahlkampf beginnt wann laut unserem Terminplan, lieber Wilk? Wir haben also 15.3. sollten die Plakate sein, weil sie ab 15.3. gehängt werden können, beziehungsweise ab 1.4. je nach Hauptsatzungsordnung der Gemeinden. Das ist der Straßenwahlkampf, dann natürlich ab dem 1. April, also 6 Wochen vorher, sagen wir mal. Flyer, denke ich, wenn sie fertig sind, haben eine Laufzeit aktuell von 2 bis 3 Tagen. Ich weiß allerdings nicht im Moment, und das muss ich ganz ehrlich jetzt mal sagen, mir fällt jetzt das mal so ganz heiß ein, ob aufgrund von Lieferengpässen, Russland und Co. oder Spriterhöhungspreisen sich plötzlich etwas verändert mit der Logistik, weil zurzeit gerät ja die Logistik wieder so ein bisschen ins Wanken. So, also wir sind noch nicht ganz im Zeitplan, aber mit den hauptsächlichen Sachen sind wir noch im Lot. Von daher, ich habe mich jetzt also auch über einen gewundert. Also Detmold hat zum Beispiel 3 Monate, die dürfen jetzt schon hängen. Wir haben 6 Wochen, das ist nicht einheitlich, das ist alles bescheuert. Und dann bedeutet es, dass wir dann auch die Sammelbestellungen und sonst was dann alle in Essen abholen müssen, ne? Aber sicher doch. Also, wie gesagt, sobald die Plakate da sind, geht da an diejenigen, die bestellt haben, auch nochmal eine detaillierte Info raus. Nee, es ging jetzt um die weiteren Sachen, die dann irgendwann ja auch bestellbar sind. Wir müssen das ja nur planen, weil ne, wir haben ja dann nicht mehr den Vorteil, einfach nur 5 Minuten. Also ich glaube, also wenn wir, ich weiß nicht, was von Sachen, also wir haben ja so unser klassisches Sortiment, das weißt du ja, Frank, du bist ja auch eingebunden, das kennst du ja auch, da wird sicherlich auch ganz normal Paketchen gepackt werden, wie es im letzten Wahlkampf der Fall war. Nur diesmal werden die Pakete nicht von mir gepackt, sondern irgendwo aus der Ecke Ricardo. Und wir haben nicht nachgefragt, wer und wie die Pakete gepackt werden, aber sie werden gepackt. Das heißt, wenn du sagst, okay, wir möchten für unseren KV Düsseldorf 500 Kugelschreiber haben, dann kriegst du diese 500 Kugelschreiber dann relativ zügig, zeitnah, 3 Tage, 4 Tage zugeschickt. Okay, also da musst du nicht nach Düsseldorf. Koordination machen wir eben über Essen, aber das ist von Düsseldorf auch nur von 20 Minuten Fahrzeit entfernt. Also auch das ist machbar. Und Fun Fact am Rande, wir haben die Lieferung aufgesplittet in 2 Lieferungen an 2 unterschiedlichen Standorten. So dass wir sogar dezentral verteilen können. Genau, denn wir haben das Themen und Personen ein bisschen aufgesplittet, sodass wir im ostwestfälischen Raum und Bali und so, wenn die Plakate zum Beispiel Montag ankommen, hier schon einen Schwung verteilen können. Dann setze ich mich ins Auto, bringe den restlichen Teil nach Essen und nehme von Essen wieder ein paar andere Plakate mit und schwupps, sind alle verteilt. Super. So sieht's aus. Weiter geht's. Ja, sehr gerne. Sonstiges Wichtiges haben wir hier noch. Und zwar, Isan, du hattest das eingetragen. Ticket 481450. Ja, das ist eine Einladung von TIGBI, also dem 1V von Bayern, der ja auch gleichzeitig die Wahlkampforga leitet. Und die soll konstant werden. Und die machen am 11.3. um 19.30 Uhr, also morgen, eine Sitzung, wo sie auch gerne die Leute aus den Vorständen dabei hätten, weil sie da eben spezielle Fragen haben. Deswegen sei hier nochmal gesondert darauf hingewiesen. Also ich hatte mir den Termin auch schon eingetragen. Auf jeden Fall werde ich da dabei sein. Für mich gehört das zum Standard, weil ich die ganze Zeit die WKO der WKO beiwohne. Von daher nur heute Abend halt nicht. Aber das ist die Wiederholung des Gesprächs von letzter Woche. Weil Martin letzte Woche nicht konnte, wird er jetzt auf den neuesten Stand gebracht. So sieht's aus. Weil es geht auch um die Auszahlung der nicht genutzten Werbebudgets für die Bundestagswahl. So sieht's aus. Also ich habe mir den Termin auch eingetragen, von daher. Gut, Frank. Ja, ich habe auch noch ein kleines Thema von euch jetzt als in meiner anderen Funktion. Neues Thema? Ja. Okay, dann hat jetzt jemand noch was zu der WKO-Sache? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann hatte sich der Reinhard vorhin schon gemeldet. Er wollte was zu Sonstiges sagen, Reinhard. Ja, guten Abend. Ich hatte am 24. Januar, bevor ich ins Krankenhaus musste, für 6 Wochen mit dem Kurt ein Telefonat. Und zwar ging es um die Durchführung einer Kreismitgliederversammlung. Und hat Kurt mir gesagt, also er hätte kein aktuelles Datenmaterial und der LV würde ihm nichts geben. Und da habe ich ihm mal gesagt, ich hätte ja mit dem LV mal voriges Jahr gesprochen. Und hat er mal mir gesagt, der KV wäre dafür zuständig. Kurt ist aber immer noch der Meinung, dass der LV die Hoheit hat über die Daten in Duisburg. Und er wollte auch den Daniel Jäger anschreiben, sodass er mir dann die aktuellen Daten der KV Duisburg auf meinen NRW-Account schickt, sodass man das hier in Duisburg mal wieder auf die Beine bringen kann. Wie gesagt, ich war jetzt inklusive Reha 6 Wochen im Krankenhaus, kann auch vor Ende März nicht richtig laufen, aber ist egal. Wie sieht das aus, Daniel? Hast du mit Kurt telefoniert oder Kurt mit dir, um das Problem zu beseitigen? Wenn nein, woher bekommen wir unsere aktuellen Daten, um die KV durchführen zu können, KV? Also telefoniert habe ich auf jeden Fall nicht mit ihm. Ob er mir eine E-Mail geschrieben hat, also mir persönlich, kann ich gerade nicht zu 100% sagen, da ich noch ein paar ungelesene E-Mails habe. Ich war leider selber in den letzten Wochen viel gesundheitlich ausgefallen. Deswegen hat sich da leider bei mir auch ein bisschen was gesammelt. Wie gesagt, Telefonat gab es aber auf jeden Fall nicht. Grundsätzlich ist es so, dass ich quasi von den Mitgliederdaten, wo die beim Bund quasi bisher quasi immer lagen und dort quasi halt auch eigentlich gepflegt sein sollten, dass ich da momentan selber keinen vollständigen aktuellen Stand habe. Das heißt, auch da fehlen mir selber auch Informationen vom Landesverband NRW. Dementsprechend könnte ich euch jetzt von meinen eigenen unvollständigen Daten halt höchstens eine Teilnehmermenge geben oder entsprechend halt die Daten selber beim Bund beantragen. Nicht nur du die Daten beantragen, ja. Oder ich kriege das Kreisvorstandes. Wie bitte? Kannst nur du die Daten beantragen oder kann ich das auch als Mitglied des Kreisvorstandes? Weil Kurt macht nichts. Er hat sich auch in den letzten 6 Wochen nicht mal bei mir gemeldet, weil ich war auch in der Reha per Telefon erreichbar. Er hat sich auch nicht mehr gemeldet und ich hatte jetzt auch deine Mail nicht gefunden auf meinem NRW-Account. Und wir hatten uns darauf geeinigt, weil er meinte, du würdest ja auf diesen NRW-Account bestätigen. Und da kann er jetzt zu mir schicken. Meiner will wieder laufen. Dann hat er wohl noch gesagt, er würde auch eine KMV durchmachen mit alten Daten, das habe ich abgelehnt, den kann er ja in eine Tonne hauen. Weil ich möchte, dass ich entweder auf richtige Beine stellen oder, sage ich mal, in Anführungszeichen Schluss machen in Duisburg, dann die Auflösung beantragen, weil seit 3 Jahren ist keine Mitgliederversammlung mehr gelaufen, keine Wahlen mehr gelaufen, keine Kassenberichte mehr gelaufen. Also irgendwas passiert jetzt dieses Jahr. Möchte ich gerne, weiß nicht, der Frank ist noch mit im Sprechenraum. Möchte der Frank als Bufo vielleicht da gerne selber drauf antworten? Also ich kann nur so viel sagen, nach meinem aktuellen Stand ist die Mitgliederverwaltung eigentlich jetzt in der Zwischenzeit in der Lage, aktuelle Daten auch mit Stand 2022 herauszugeben. Normalerweise ist es geplant, dass jeden Freitag Nacht irgendwie ein Dump gezogen wird, den auch den LVs zur Verfügung gestellt wird. Ob das jetzt diese Woche schon passiert oder erst nächste Woche zur Marina, kann ich nicht genau sagen, aber ansonsten könntet ihr auch, und das müsst ihr halt selbst entscheiden, entweder an Mitglieder der KV mit den entsprechenden PGP-Codes einfach mal bekannt geben, oder aber da, wo es sicherer ist, ist halt einfach, der Daniel macht das Mail fertig und sagt, ich brauche die und die Auszüge und selektiert dann die Daten entsprechend runter. Das wäre nett von Daniel, wenn er das tun würde und mir das auf meinen Account mit schicken würde. Und dann rufe ich den Kurt an und sage, dass ich jetzt die Daten von dir auf meinem NRW-Account bekomme. Ich habe auch diese Datenschutzerklärung unterschrieben. Ob die jetzt noch gültig ist, weiß ich nicht. Aber ich bin ja Mitglied des Kreisvorstandes noch. Und ich möchte da jetzt irgendwie was auf die Reihe kriegen oder ganz Schluss machen. Je nachdem, aber ich will jetzt mal einen Sachstand haben. Dieses Hin und Her, ich habe keine Daten, ich habe nur alte Daten, ich habe da keine Lust dafür. Können wir das so vereinbaren? Wie doch jetzt gerade von Frank gesagt wurde, es ist doch jetzt scheinbar in Aussicht, dass jetzt oder nächste Woche wieder vollständige Daten zur Verfügung stehen. Wenn ihr jetzt kurzfristig irgendwie schneller als ich bin, die Daten unbedingt gerne haben wollt, könnt ihr die gerne selber beim Bund beantragen. Sie sind ja scheinbar dann jetzt grundsätzlich verfügbar. Ich werde mich aber ansonsten jetzt halt auch die Tage dann darum kümmern, dass ich dir entsprechend komme. Laut Franks Aussage soll ich sie ja spätestens am Freitag so oder so, ich sag mal, unaufgefordert zugeschickt bekommen dann. Das heißt, dass ich auch kurzfristig jetzt die Daten haben werde und sie euch dann auch zur Verfügung stellen kann. Dann machen wir das so, warte bis Freitag, auf den Tag mehr oder weniger, kommen wir jetzt auch nicht drauf an. Dann schickst du mir die auf meinem Account, weil Kurt hat ja keinen. Und ich habe heute hin und her mit dem Kurt satt. Er hat auch keinen Kontakt mehr zum stellvertretenden Kreisvorsitz. Ob die Kassiererin noch Mitglied ist, weiß ich nicht. Und aber ich brauche jetzt irgendwie mal ein Argument, wo das gut belege, ich habe jetzt die Daten, jetzt machen wir voran oder ich mache Schluss. Punkt. Gut, dann so? Werde ich mich melden, wenn ich dann die Daten bekommen habe. Gut, auf meinen Account, NRW-Account und danke. Ja, so nicht ganz sinnlos wäre natürlich auch eine Information, wann ihr eine KMV plant und wie die Einladungsfristen dazu sind. Frag mir erstmal die Daten, dann muss ich den Kurt anrufen, ob der nicht vielleicht hätte an der NATO-Grenze, weiß ich ja auch nicht. Er meint zwar nicht, weil er jetzt in Pension geht, aber bin ich mir nicht sicher, vielleicht muss er doch noch nach Polen oder Rumänien, wissen wir ja alles nicht. Schauen wir mal, ne? Erstmal die Daten und dann kriegst du die Information von mir, spätestens bei der nächsten Sitzung. Dann machen wir das so. Falls ich wieder Unfall baue. Machen wir. Gut. Ja. Normalerweise kenne ich das andersrum, aber. Okay. Macht auch einen Unterschied, ob es ein KV oder ein VKV ist. Marco, ich werde dich auch anschreiben. Volles Anrecht auf seine eigenen Daten und darf auch seine Daten komplett selbst verwalten. Dementsprechend fragt er ja quasi nur nach dem aktuellen Bestand der Daten vom KV an, weil sie quasi nicht selber ihren eigenen aktuellen Stand haben. Ein KV hat da aber jederzeit auf die vollen Daten Anspruch. Gut. Machen wir so, schickt mir die Freiheit, dann rufe ich gut an, ich habe die Daten. Und dann werden wir sehen, wie er sich positioniert und wer mit euch Kontakt hat. Machen wir das so. Habe ich jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Schickt mir die Daten, ich werde mit euch Kontakt halten. Aber nur als Hinweis, ja, ne, wenn du die Daten haben willst, brauchst du PGP-Codes in deiner Umgebung. Darum hat er ja vorgeschlagen, dass er das übernimmt und der Kurt. Kurt hat ja keinen NRW-Account. Das hat er mit gar nichts. Den könnte er sicher beantragen. Den will er nicht. Ich möchte nur sagen, ich glaube, deswegen, Daniel, unterbrech mich, die Piraten-Accounts sind nicht PGP-verschlüsselt. Nicht per se, nein. Wie wird er mit einem normalen Brief an meine Adresse? Datenschutztechnisch auch absolut bedenklich. Gut, dann lassen wir den Brief sein. Ja. Wir kriegen das schon hin. Wir werden kommunizieren und wir kriegen das schon hin. Wir machen das über meinen NRW-Account und wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Danke. Ja, hab das Thema jetzt fertig. Gehe ich jetzt von aus. Dann hatten wir jetzt noch den Frank im Sprechraum. Ja, und zwar, ihr habt ja mitbekommen, ihr hattet ja auch die Einladung zum Parteienkongress, der letzte Woche stattgefunden hat, in Münster. Deswegen habe ich nur zwei kurze Fragen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Die Alessa war ja auch vor Ort. Ich wollte eigentlich nur anfragen, ob sie sich bei euch gemeldet hat, um dann jetzt da auch weiter mitzuarbeiten oder ob sie jetzt nur als Kreisvorsitzende da war. Ansonsten habe ich euch mal die reinen Themen, die dort besprochen worden sind, mitgeteilt. Sollte Leute oder wie auch immer geben oder auch ihr Interesse haben an den Themen, müsstet ihr uns bitte eine kurze Info schicken. Wir haben jetzt eine Gruppe gegründet, wo wir uns darüber austauschen, auch wie wir weiter damit vorgehen werden. Manche Themen sind gerade auch auf lokaler Ebene interessant. Wir würden einfach Alessa weiterhin damit einbinden, aber das wollte ich mit euch nur kurz abgeklärt haben. Einfache Sache. Wir bekommen die Post von denen auch. Weil sowohl Wilk als auch ich angemeldet waren. Wilk war in der Ukraine. Ich musste kurzfristig arbeiten am Samstag. Alessa ist schon die richtige Person, die das im Moment macht. Und die war von uns gefragt worden, in ihrer Funktion als Spitzenkandidatin, ob sie daran teilnehmen möchte. Nee, ja. Dann weiß ich Bescheid, nee, weil gesagt, diese Einladung zum Parteienkongress ist was anderes, als wie das, was da jetzt besprochen und auch wie die zukünftige Kommunikation abläuft. So, und waren wir uns fast darüber klar, dass wir das zentral sammeln, um dann halt auch irgendwo nachher eine Entscheidung zu treffen, wie wir halt mit diesen ganzen Ideen tatsächlich umgehen. Es geht aber in dem Pad sind die einzelnen Arbeitsgruppen, die sich aber losgelöst von dem Gesamtkonstrukt auch weiterhin treffen wollen. Okay, wenn es da ein Pad gibt, wahrscheinlich noch nicht, dann könnte mehr Demokratie oder wie auch immer die sich jetzt nennen, sich darum kümmern, dass wir die 3% Sperrklausel in der EU verhindern. Das wäre ja mal ein Thema. Das wäre sogar ein Thema für dich, Frank. Nochmal, in eurem Pad habe ich das Pad von uns verlinkt. Ja, so, wie gesagt, das ist nicht, was jetzt andere Organisationen tun, sondern es ist ja der Zusammenschluss, ob Kleinstparteien zukünftig bei bestimmten Projekten zusammenarbeiten oder nicht. Weil da ist ja noch nicht die endgültige Entscheidung getroffen worden, sondern wir warten jetzt erstmal ab, wie der ihre Vorstellungen sind. Ich sage ja, spätestens nächste Woche auf der Marina werden wir vielleicht ein paar Infos haben und werden da auch mal in breiter Runde sprechen, weil es waren ja insgesamt 6 Landesverbände anwesend. Genau. Vielen Dank dafür, dass du uns das weitergetragen hast. Okay, ich sehe jetzt keine weiteren Themen mehr im Pad. Gibt es sonst noch jemanden, der etwas für Sonstiges Wichtiges hat? Ja, bevor PR02, der gerade in den Sprechenraum gekommen ist, eine Frage stellt, hätte ich eine Frage. Wie ernsthaft ist das zu nehmen, dass ich da jetzt lese, dass 80 Unterstützungsunterschriften aus Recklinghausen kommen? Weil das hatten wir eben nicht. Das hat sich im Protokoll geändert. Rhein-Erft-Kreis, Berlin. Ist immer Recklinghausen für mich. Okay, also kam das daher. Alles gut, Dankeschön. Die Übersetzung kriege ich nie hin. Und dann... Ja? Dann bitte. Danke. Dani. Abend. Bin zu hören, ja? Ja. Wunderbar. Also, erstmal ganz großes Lob, dass ihr die Vorstandssitzung auf Twitch streamt. Das finde ich total super. Neue Medien einbinden und so. Ich fände es aber allerdings auch toll, wenn ihr das Ganze, wenn ihr das schon macht, das Ganze dann auch auf Social Media bewerbt und sagt, guck mal hier, wir sind jetzt hier live ansprechbar, weil das ist ja das Interessante, nicht irgendwann in 3 Wochen die Aufzeichnung davon anzuschauen, sondern aktiv da zu interagieren. Zu diesem Ziel hin würde ich euch auch ans Herz legen, dann aktiv auch mit in diesem Chat zu sein. Denn zum Beispiel waren über den Chat mehrere Menschen da, die einen gewissen Fabian da vermisst haben. Und wenn da mehr zu sehen ist als einfach nur ein Pad und ein Mumble, also wenn da Gesichter sind, die miteinander reden, dann ist das Ganze sehr viel ansprechender. Und wenn die dann auch noch mit dem Chat interagieren, dann hat das schon eine ganz andere Qualität. Das war's. Wenn ich kurz darauf eingehen darf. Sehr gerne. Twitch ist im Moment noch in der Probephase. Das läuft noch nicht so ganz, wie ich mir das auch vorstelle, weil es kommt auch daher, dass das auch von mir aus, also von meinem kleinen Rechner hier aus, auch rausgeschickt wird. Es ist noch nicht so eingebunden, wie ich das auch demnächst gerne hätte und auch auf anderen Positionen, wo wir dann auch, ich sage jetzt mal, live in der Sitzung auch vielleicht tatsächlich auch auf Dinge auch eingehen können, die dann auch im Chat mal kommen. Das müsste noch ein bisschen weiter ausgebaut werden. Und gerade aus dem Grunde, weil es eben noch nicht ausgebaut ist, ist das bisher noch nicht beworben. Ich würde es auch gerne dann auch machen, also das ist dann auch alles geplant, alles noch im Laufen. Ich glaube, selbst der Landesvorstand selber weiß, wusste es wohl jetzt vor der Sitzung noch nicht, dass es auch auf Twitch gestreamt wird, weil es eben, ich sage, alles noch in Vorbereitung ist. Rückfrage erlaubt? Aber nur eine. Wie können wir dich unterstützen, dass es zum Beispiel bei der nächsten Vorstandssitzung einen Stream mit Video gibt und Vorstandsmitglieder da aktiv in der Diskussion im Chat teilnehmen? Ja, die große Frage ist aber, wir müssten ja dann auch die Vorstandssitzung ja anders, also auf einem anderen Ort gestalten. Und Da sehe ich jetzt das größte Problem. Also die Vorstandssitzung ist ja traditionell im Mumble und ich denke mal, die wird es auch im Mumble bleiben, weil ich fände es auch ein bisschen komisch, wenn der Landesvorstand NRW, der ja quasi der auch das Mumble hier zur Verfügung stellt, dann selber seine eigenen Vorstandssitzungen nicht dorthin legt. Also das wäre schon sehr komisch. Ob man dann zusätzlich noch irgendein Video-Ding von auch Vorstandsmitgliedern macht, die dann auch in der Diskussion sind, ich glaube, da braucht ein bisschen mehr Vorbereitung, um das hinzubekommen. Also bis zur nächsten Vorstandssitzung in 2 Wochen glaube ich nicht, dass das bis dahin läuft. Was aber noch kommt, ist ein Hintergrundbild, das ist mir leider heute abgeschmiert, sonst wäre normalerweise ein Hintergrundbild mit dabei, der aber dann versucht, zumindest live das Mumble-Bild zumindest mal darzustellen. Ich kann jetzt auch gerade nichts über die Tonqualität sagen, die gerade raus ist, weil ich sehe gerade auch aktuell, ist dann ein bisschen was zu sehen. Ich kann auch nicht sagen, was alles auch an Ton rausgeht. Da gibt es bestimmt auch noch Dinge, die da ja, wobei man mir helfen kann, beziehungsweise ich denke mal, Daniel kann auch ganz gut Unterstützung gebrauchen, weil eigentlich da auch noch die Schwierigkeit, weil eigentlich sollte es auch auf YouTube auch noch gestreamt werden und das funktioniert derzeit nicht, aber liegt, glaube ich, auch an dem Server, den Moment Daniel mit Pirat Live da stehen hat und irgendwo hakt es dazwischen noch. Da müssen wir mal gucken, was da noch ist. Und ich weiß nicht, vielleicht eventuell tatsächlich mir Dinge an die Hand geben, die mir da helfen können, einfach das Ganze visuell besser gestalten zu können, die ich dann auch selber einfach hier rein mit einbauen kann. Vor allen Dingen versuche ich auch ein bisschen den Twitch-Account noch am Laufen zu halten. Ich glaube, der war jetzt auch die letzten Wochen auch komplett tot gewesen. Ihr seid ja connected in zahlreichen Chats. Vielleicht können wir so verbleiben, dass ihr euch da nochmal austauscht, wenn jetzt konkret irgendwie Hilfe gebraucht wird. Elder, das Angebot steht ja. Ja, gern. Also wenn ja auch jemand Ideen hat, bin ich auch dafür voll offen. Okay, dann haben wir den Frank nochmal im Sprechenraum. Ja, habe ich jetzt ganz vergessen. Ich dachte, einer von den anderen springt hoch. Vor allem, weil er PR02 auch da war. Kurze Frage. Wir hatten ja letzte Woche diese Diskussion auch schon in der Polge-F-Runde bezüglich Piraten helfen. Hattet ihr jetzt eigentlich intern bei euch jetzt mal durchgesprochen, wie das Ganze von NRW mit unterstützt wird oder nicht unterstützt wird? Oder ich weiß ja jetzt nicht, ob Wils da was zu sagen könnte, weil es könnte vielleicht länger werden, ob es auch wirklich Piratenaktionen sind oder nicht, weil das soll ja etwas größer jetzt aufgezogen werden, so dass wir auch nachher über Spenden konnten, auch wenn das jetzt nicht per diesem Wochenende schon funktioniert. Aber die Berichterstattung und auch die Dinger, die da teilweise gelaufen sind, waren ja eigentlich recht positiv. Deswegen wollte ich nur wissen, weil ihr ja noch euch nicht klar geäußert habt, wie das tatsächlich für NRW aussieht. Also ich sage noch mal kurz was und ich versuche es wirklich kurz zu halten. Ich bin natürlich hier vor Ort als Politiker bekannt. Also natürlich weiß jeder, dass ich bei der Piratenpartei bin und alle packen an. Und es sind auch etliche, die piratennah sind und schon nach Mitgliedsanträgen gefragt haben. Es gibt also eine ganz nette Community, mit der wir das aufgezogen haben. Wir haben mittlerweile 60 Tonnen Güter in die Ukraine gebracht. Wir haben morgen die nächste Fahrt. Wir fahren alle 2 Tage. Der nächste Tour geht nach Straßburg in Ukraine. Das ist nördlich von Odessa. Ich habe am Montag ein Zoom-Meeting mit dem österreichischen Botschafter der Ukraine, weil wir mit 2 anderen Vereinen die ganze Logistikversorgung von Flüchtlingen in dem Bereich Ungarn, Rumänien halt eben, das ist Satomare, das ist Halmoy, Siree und Jasch vornehmen sollen. Jasch ist an der moldawischen Grenze. Und ja, das ist natürlich auch was Politisches, wenn Botschafter mit drin sind. Wir merken halt eben, dass die großen Institutionen wie Caritas und Rote Kreuz nicht so vor Ort sind, gerade in Rumänien nicht, wo die Grenze 600 Kilometer lang ist. Der Vorteil ist, dass ich selbst auch in einem Verein bin. Also ich bin Mitglied im Verein Lahoroi und das ist ein ganz klassischer Hilfsverein für solche Aktionen. Und ja, jetzt den Switch zu bekommen zwischen Politik und Helfen ist halt schwierig. Und da, glaube ich, müsste man sich auch wirklich nochmal hinsetzen und überlegen, was kann Politik und was können Helfer oder die ganzen Vereine, mit denen ich zu tun habe, aktuell im Netzwerk, gerade aus Linz und Wien, die wollen eigentlich mit PolitikerInnen nichts zu tun haben. Und auch unsere Vorstandsvorsitzenden, die hier das alles gemanagt haben von vor Ort, wir haben ja wirklich hier etliche LKWs hier bei mir vor der Tür stehen, wollen alle nicht irgendwie vors Mikro bei irgendwelchen Mahnwachen. Die haben da keinen Bock drauf. So, und jetzt versuche ich irgendwie mal Politik und Helfersystem zusammenzubringen. Und das ist das Interessante. Also nicht jetzt, wir machen die Aktion und helfen, sondern wir als politische Partei kümmern uns um die Kommunikation zwischen Helfer, um Vereinen, die sich um Hilfe kümmern und um PolitikerInnen, die in Entscheidungspositionen sind. Und das ist ein Punkt, wo ich glaube, da müssten wir halt nochmal in eine Arbeitssitzung gehen. Es sind jetzt auch viel, wir haben alleine, ich habe bei mir 22 Ukrainer sitzen und UkrainerInnen, natürlich, also UkrainerInnen sind es, eigentlich sind es nur UkrainerInnen. Und da ist die Frage, wie ist die Hilfestellung? Also Antragen, anmelden, Anträge stellen und ähnliches. Da gibt es unheimlich viel Bedarf und da ist Politik von Realität halt immer sehr weit entfernt. Und ich glaube, dass wir da mit dem, was wir an Know-how und also halt eben Digitalisierung und vielleicht Vereinfachung haben, vielleicht unterstützen können. Und das ist die Frage, die ich erst aber in der Arbeitssitzung stellen würde. Also nicht Piraten helfen und wir Piraten jonglieren genau wie alle anderen irgendwelche Kartons im Süden, sondern wir Piraten bauen ein Netzwerk auf, sprechen Firmen an wie DB Cargo, haben Partnerorganisationen in Österreich, weil wir da auch Piraten haben, kooperieren mit ganz vielen Hilfsvereinen und bauen das Netzwerk auf, weil wir Piraten netzwerkfähig sind. Und das ist der Unterschied, was andere nicht können. Die sagen, nee, mit dem rede ich nicht, das will ich nicht. Und jeder macht sein eigenes Ding. Und ich glaube, das sollten wir nochmal besprechen und daraus ein Konzept entwickeln. Ja. Darf ich? Moment. Ich habe eine Wortmeldung von Isan. Ja, das ist nur ein kleiner Hinweis für Wilk. Ich habe einen LKW-Fahrer an der Hand, der darauf brennt, mitzuhelfen. Der hat Gefahrengutklassen, alles und kann Hänger und Sattel, falls Bedarf besteht. Ja, das ist interessant. Also wir haben 16 Fahrer, es sind nur Fahrer diesmal wieder, 16 Fahrer zurzeit, weil die Speditionen, die uns die LKWs zur Verfügung stellen, halt darauf bestehen, Berufskraftfahrer zu nehmen. Das ärgert mich. Ich darf ja auch mit dem Schein eigentlich ziemlich alles fahren, was ich habe, aber ich bin halt kein Berufskraftfahrer. Deshalb darf ich immer nur die kleinen 3,5 Tonner fahren und die anderen kriegen die großen Spielzeuge. Das nervt mich auch. Aber ja, sowas kann man in der Hinterhand behalten und ist halt ganz wichtig, weil die Speditionen halt Berufskraftfahrer erwarten. Er ist Berufskraftfahrer. Genau, das macht dann Sinn. Also Berufskraftfahrer kann ich gut einbinden. Da kommen wir garantiert ins Geschäft. Und aber es ist hart, ne? Sag ihm das gleich mal. Ach, ich. 500 Kilometer rumänische Sandpiste ist schon echt hardcore. Oh, ich hab die DDR mitgemacht. Das war jetzt noch nicht deine Wortmeldung, Bali. Nein. Dann jetzt. Dankeschön, liebe Vako. Ich hätte jetzt reinschreiben müssen. Okay. Also, das, was Frank da erzählt, das stammt aus meinen ersten Gesprächen im Schatzmeisterclub, wie wir das gestalten können. Ich habe auch gesagt, wir können das als Schatzmeister nur so gestalten, wenn du, lieber Wilk, sagst, du hast dich da und da mit dem und dem getroffen. Also mit einem Botschafter oder mit dem kirchlichen Vertreter oder um die Piraten nach vorne zu bringen, um das unter einem piratigen Scheffel zu stellen. Und dann bin ich bereit, wenn der Gesamtvorstand da mitzieht, dir zumindest deine eigenen persönlichen Fahrtkosten zu bezahlen. Darum geht es ja. Aber auf die Fahrtkostenabrechnung bin ich natürlich gespannt. Aber es geht um Vernetzung, hast du schon beantwortet. Es geht auch, dass wir später nachweisen können, dass du dich mit Leuten getroffen hast. Und sei es mit dem Bürgermeister von XY, um eine Vernetzung voranzutreiben. Was ich nicht darf als Schatzmeister, ist dir zu sagen, ey, komm, bring die Hilfsgüter rüber und ja, wir zahlen das. Das darf ich nicht. Also das braucht, also was hier an Geld angegangen ist bei uns, das da schlagt so mit den Ohren. Also Geld mangelt es nicht. Es mangelt nicht an Geld, definitiv nicht. Es mangelt auch nicht an Material. Im Gegenteil, wir haben alle zu viel Material. Es fehlt an Vernetzung und Logistik. Wo bringe ich das hin? Wie bringe ich es in die Ukraine? Und das ist das Problem und ich glaube, das ist das, wo wir Piraten halt aktiv sind, weil wir sind halt auch eine internationale PPU-Partei und das sollten wir mal herausstellen und ich glaube, damit können wir punkten. Also mit irgendwelchen Fahrtkostengeschichten, das ist halt im Prinzip vielleicht auch interessant, aber ich glaube, ich habe jetzt insgesamt 8000 Kilometer schon abgerissen, also das ist es nicht, also die Fahrtkostenabrechnung schicke ich dir dann noch zu. Nein. Also unter dem das ist es nicht Bali. Unter dem nein, das ich habe jetzt nur aus Schatzmeistersicht gesprochen, ja? So, wir werden dass ich das andere komplett unterstütze und nach vorne bringen möchte und sagen, Piraten helfen. Ich weiß noch nicht, wo Frank das Spendenkonto ausgegraben hat. Aber wir dürfen nämlich eigentlich gar keine Spenden annehmen für solche Aktionen. Aber, Wilk, unsere Unterstützung hast du. Wir können das auf unsere... schreib einen Artikel unterwegs. Ah nee, du musst ja fahren. Aber, also, das ist komplett unterstützungswert. Also, ich werde gucken, wichtig ist, ich habe das ja schon mal versucht mit Alex, der ja in Prag hat. Wir versuchen zwei Linien zu fahren. Also wir versuchen im Moment runter über Wien und Linz und zurück über Prag, weil wir jetzt hoch und runter fahren in einem Wechsel. Das soll jetzt also ein regelmäßiger Transport werden. Da wird natürlich DB Cargo vielleicht die Wechselbrücken transportieren, aber wir haben natürlich auch halt Hilfstransport, Personen, wir haben schnelle Güter, die wir runterbringen müssen, wie zum Beispiel halt im Verband und Medikamente. Ich habe einen Wagen morgen mit komplett mit Medikamenten und der soll laut Kontaktperson am Sonntagmittag in Odessa eintreffen. Also das muss halt eben alles ein bisschen zügig gehen. Aber ich habe jetzt Prag angefragt, aber da kam nicht viel. Ne? Die Piraten sind da ein bisschen müde gewesen. Und da war extra Gruppe aufgemacht, lass uns Gruppe aufmachen, kam ist Österreicher, auch nicht. Also müssen natürlich auch die Piraten in den anderen Ländern das Gefühl bekommen, oh ja, da lass uns mal rangehen. Und diese Vernetzung der Piraten Österreich, Ungarn, weiß ich nicht, ob es welche gibt, aber Österreich gibt es garantiert welche und Prag auch. Klar, natürlich Prag, Ivan Bartosch, aber da kommt nichts. Ne? Und da, sorry Leute, also ich bin bereit, alle Piraten, die in diesen in den Wegen, also sozusagen in dieser logistischen Schiene liegen, mit einzubinden und auch in Zoom-Meetings das rauszustellen. Und dann können wir auch irgendwann unser Piraten-Logo draufdrucken, weil die Leute sagen, hey, die Leute haben es auf dem Kasten, die engagieren sich. Aber ich alleine als One-Man-Show bringt das nichts. Und das ist der Punkt, den man halt eben auch in der Arbeitssitzung besprechen muss. Und das ist auch der Punkt, den wir als Piratenpartei in die PPU reinbringen müssen. Leute, hier ist eine besondere Situation. Österreich, Ungarn, Tschechien liegt auf dem Weg nach Deutschland. Unsere Piraten kommen ständig durch eure Länder durch. Lasst das bitte uns zusammenarbeiten. Und wenn es nur ist, dass ich nicht irgendwie bei HRS noch Hotelzimmer buchen muss, wenn ich mal irgendwie doch mal 2 Stunden Schlaf brauche. Okay, ich habe eine Wortmeldung von Bali. Wir haben aber auch schon länger 4 Menschen im Sprechenraum. Ich weiß nicht, wer als erstes da war. Frank oder PR02? Frank war, glaube ich, zuerst und ich würde Ricardo vorlassen. Ja. Gut, dann fange ich mal ganz kurz an, auch wenn das Ricardo gleich ergänzen möchte. Ich finde das ja von der Grundsatzidee ist sehr schön. So, der Ricardo wird aber gleich auch mehr noch sagen, sondern es geht ja eigentlich darum, dass die Grundsatzidee, die letzte Woche geboren worden ist, wir rufen zentral, europaweit oder sonst was Piraten auf, nämlich, dass sie nicht mehr zu diesen großen Spendenorganisationen oder sonst was überweisen, sondern dass wir selber runterfahren mit unseren Kontakten, mit unseren Vernetzungsgruppen, die wir auch transparent und offen machen, sagen können, wir fahren selbst. Ja, deswegen jede lokale Initiative, die sich im Moment gründet und ist, kann man auch Arbeitsleistung reinstecken, super. Nur, wie gesagt, es geht ja darum, dass wir einfach gesagt haben, wie auch Landesgeschäftsstellen können Sachen annehmen, wo du Sachen abgeben kannst. Aber wir garantieren, dass es ankommt. Ich habe heute zum Beispiel mit einem netten Verband gesprochen. Ich nehme jetzt mal dieses, was im ARD und ZDF ist. Dort sind laut Auskunft der Bank 72 Millionen Euro eingegangen an Spendengeldern, die bis heute nicht abgerufen, nicht verwaltet, kann nicht, sondern man diskutiert halt noch. So, und da muss ich ganz einfach sagen, diese Aktionen sind alle schön und gut. Und wie gesagt, ne, was Caritas und Diakonie oder sonst was planen, ob man das wirklich macht. Aber bei uns ist es ja so, Sachen kommen an, werden entsprechend weitergereicht. Deswegen kann der Ricardo vielleicht da was zu sagen. So, aber wir sammeln selbst und organisieren das für uns. So, wenn es irgendwelche Ausmaße annimmt, aufgrund der persönlichen Erfahrungen und Wege oder sonst was, muss man das kurzfristig notfalls auch umleiten. Aber wie gesagt, es geht mir erstmal nur darum, dass wir eigentlich alle dazu aufrufen wollen, dass dafür jetzt gesammelt, gemacht, gespendet wird. Aber vielleicht sollte der Ricardo das mal kurz erwähnen. Okay. Ricardo, bevor du jetzt dran bist, ich, nur eine Bitte von meiner Seite. Es sprengt so ein ganz klein bisschen jetzt den Rahmen unserer Landesvorstandssitzung. Vielleicht findet ihr Wilk und mit den anderen, die an dieser Organisation planen, da nochmal einen anderen Termin oder eine andere Möglichkeit, euch da noch mehr auszutauschen. Bisher ist es ja keine Aktion vom Landesverband oder vom Landesvorstand, sondern einzig und allein von Wilk und seinen Kontakten vor Ort. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Ricardo. Danke, Herr Vaco. Hallo erstmal nach NRW. Ich reibe mir heute schon zum zweiten Mal die Augen und glaube nicht, was ich sehe und höre. Ganz kurz nur, Wilk, es gibt eine Gruppe, da sind sogar die Tschechen mit drin. Wir planen zum Beispiel gerade mit einem tschechischen Europaabgeordneten, der möchte uns übernächste Woche aller Wahrscheinlichkeit nach begleiten. Vielleicht möchtest du in die Gruppe mit reinkommen. Und zweite Frage, und die ist dann für mich tatsächlich wichtig. Ich hätte morgen 7 Fahrzeuge, die mit dir Richtung Lemberg fahren wollen würden, weil der polnische Weg ist ja zu. Und wenn du da tatsächlich über Bulgarien noch offene Wege hast, würden wir uns da gerne anschließen wollen. Also, ich habe jetzt nur bei Alex Kohler und den Ortsbürgermeister von Prag sind wir dran gegangen, haben eine Gruppe gebildet. Da ist dann aber nicht viel gekommen. Ich gehe aber davon aus, dass Alex eigentlich, wenn er im Rahmen Außenpolitik ist, auch davon etwas mitbekommt. Dann ist es so, wir haben, nur mal so zur Einordnung, wir haben Budapest. Budapest ist sozusagen unser Ort, den wir anfahren. Von Budapest aus geht es nach Debrecen, das sind ungefähr 180 Kilometer. Und von Debrecen geht es dann direkt über die Grenze. Und wir haben einen speziellen Grenzübergang, der sehr klein ist und die halt für Hilfsorganisationen halt so, also die wissen, da kommen, die kennen wir, die haben wir schon mal gesehen. Dann geht es nach Satomare, das sind nochmal 20 Kilometer. Und Satomare liegt unterhalb der ukrainischen Grenze, also ungefähr 20 Kilometer von dem ersten Grenzübergang Halmoy. Und da haben wir zwei Organisationen, also zwei, die sich halt darum kümmern, dass Sachen vor Ort verteilt werden. Also die können dann zum Teil abgeladen werden, dort in Lager. Und wir haben aber auch Leute, die halt das Ganze umladen in unauffällige Wagen mit Genehmigung der ukrainischen Regierung und dann halt eben nach Lemberg weitergebracht werden. Also wir direkt mit unseren Wagen kommen nicht nach Lemberg rein, das ist klar. War nur mit den Ukraine, also mit den ukrainischen Fahrzeugen. Das gleiche haben wir auch nochmal in Siree. Siree ist 250 Kilometer weiter östlich die Grenze. Und in Richtung Moldawien, da ist unser Kinderheim in Jasch. Und in Jasch haben wir dann, ja, sag mal, das sind 5 Kilometer zur moldawischen Grenze. Das Kinderheim mit einer großen Fläche, mit viel Platz, wo wir auch schon Doppelstockbetten alles aufgebaut haben. Jetzt haben wir Zelte gekauft von Spendengeldern, 4, 5 große Bundeswehrzelte und dort können auch Sachen für Flüchtlinge gelagert werden. Und auch dort kommt die gleiche Taktik zum Tragen. Die Sachen werden umgepackt in unauffällige kleine Wagen und werden dann über die moldawische Grenze Richtung ukrainische Grenze gebracht. Das sind dann immer noch Hilfstransporte, auch mit dem Roten Kreuz vorne versehen und mit Papieren, aber halt eben, du kriegst keinen 20-Tonner mehr durch. Und wir haben morgen habe ich halt nur einen kleinen Sprinter, den ich losschicke. Dienstag habe ich einen Bus, wo wir Leute holen. Und eigentlich sollte Mittwoch nächste Woche wieder der nächste größere Transport mit 20 Tonnen sein. Wir haben ja schon 60 Tonnen unten. Also 3 LKWs sind schon runter. Jetzt weiß ich nicht, was ihr geplant habt. Darf ich? Moment bitte. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass dieses Thema mit der Landesvorstandssitzung und der Landesvorstandsarbeit sehr, sehr wenig zu tun hat. Habt ihr irgendeine andere Möglichkeit, euch zu vernetzen, als ausgerechnet in unserer Vorstandssitzung? Ja, das ist eine Wortmeldung. Ich glaube, der Vorstand davor. Wie viele Punkte haben wir noch auf der Vorstandssitzung? Und dann möchte ich gerne die Diskussion hier weiterführen lassen, weil die super interessant ist. Ja, also wir wären bei der Vorstandssitzung jetzt mit diesem Punkt fertig. Ich hatte allerdings eigentlich noch einige Sachen für NÖ. Von daher, beides könnt ihr nicht machen. Entweder unterhaltet ihr euch nach der Vorstandssitzung noch über die Hilfstransporte oder wir machen einen Ö-Teil oder wir machen den NÖ-Teil halt eben zu einer anderen Zeit. Ja, ich würde sagen, dass wir die Vorstandssitzung beenden, das noch anhören und den NÖ-Teil verlegen auf zu irgendeiner Arbeitssitzung, die wir so oder so wahrscheinlich für Sonntag geplant haben. Was meinen die anderen? Ich habe eine Wortmeldung für Tatjana. Ja, ich fände es schon sinnvoll, den NÖ vielleicht jetzt noch durchzuziehen, wo wir auch alle können und alle da sind. Okay, dann würde ich sagen, wir stimmen das jetzt mal eben einmal durch. Also, wer ist dafür, die Sitzung jetzt zu beenden und einen wie üblichen NÖ-Teil im Anschluss zu machen? Walli? Dagegen. Daniel? Daniel? Obereichwald? Enthaltung. Tatjana? Ja, dafür. Ich bin dagegen. Wilk? Ja, auf knappe Zeit und auf der anderen Seite rufen alle an und wollen Hilfe haben, würde ich erst dagegen sagen und würde mich gerne schnell jetzt noch um die anderen kümmern. Ja gut, die Alternative ist ja, dass ihr mit dem Thema weitermacht nach der Sitzung. Das heißt, kümmern kannst du dich in keinem Fall. Ja, aber vielleicht noch mehr als so. So, Daniel, deine Stimme fehlte noch. Ich hatte gerade irgendwie einen Aussetzer. Ich hatte die Fragestellung nicht komplett mitbekommen. Möchtest du die Vorstandssitzung beenden und in NÖ teilgehen? Alternativ wäre, dass hier weiter diskutiert wird um die Ukraine-Hilfe. Ich würde sagen, wir beenden die Sitzung, machen ÖA und dann kann man immer noch ruhig über jedes andere Thema sprechen. Mit ÖA meinst du NÖ? Ja, genau. Okay, hat das jetzt jemand nachgehalten? Ich glaube, knapp mehrheitlich. Bitte? Ja, ich habe nachgehalten, aber ich fand jetzt irgendwie deine Aussage widersprüchlich, weil du hast jetzt gesagt, du wärst dagegen. Das heißt also, du bist schon dafür, dass die Diskussion, die weitergeführt wird. Außerdem fehlt mir Isans Stimme noch. Ich bin dafür. Also damit habe ich dann drei Fürstimmen, also für die sofortige Beendigung und Übergang in der NÖ. Das wäre dann Tatjana, Daniel, Isan. Dagegen, also quasi die Weiterführung der Diskussion hier von Bali, von dir, Vaku und Wilk und eine Enthaltung von Fabian. Ja, das ist ja super, das ist ja gar kein Ergebnis. Wie viele Punkte habt ihr denn im NÖ-Teil? Frank, misch dich jetzt mal gerade nicht ein. Ich habe eine Frage. Gibt es wirklich wichtige Punkte, Vaku, die heute Abend entschieden werden müssen? Nein, das geht auch am Wochenende. Das wäre meine Frage gewesen. Dann lass uns eine Arbeitssitzung für Sonntag ohne Wilk vereinbaren, aber nicht bitte zu Arminias Zeiten. Wo das mit denen ist auch egal. Ja, das können wir ja auch zu einem anderen Zeitpunkt klären, wann wir die dann machen. Okay, dann haben wir denn noch kein vernünftiges Abstimmungsergebnis. Und da ich hier heute die Sitzungsleitung mache, entscheide ich jetzt, dass wir die Sitzung jetzt beenden, ein NÖ-Teil zu anderer Zeit machen und ihr könnt euch gerne darüber unterhalten, wie ihr euch da besser connecten könnt, damit möglichst viel an Hilfe auch ankommt. Danke, Vaku. Wir werden das sicherlich sogar politisch irgendwie aufgreifen müssen, weil so viele Menschen kommen, dass hier auch politisch einiges verändert werden, also von der Politik einiges verändert werden muss im Hilfe- und Eingliederungssystem. Da werden wir sicherlich auch Positionspapiere und Ähnliches nochmal erstellen müssen. Aber jetzt erstmal, wo ist er denn, Ricardo? Ja, ich würde dann ganz gerne die Sitzung nächst beenden und ihr könnt dann weitermachen. Danke. Ich danke dir. Vielen Dank für die Leitung. Vielen Dank fürs Protokoll, für alles, was drumherum um den LAVO passiert. Also auch Elder. Vielen, vielen Dank. Gut, wir haben kein... Ja? Ach so, die Aufnahme läuft noch. Nee. Naja, ich habe die Sitzung ja auch noch nicht beendet, Leute. Also, wir haben keine weiteren Topics in unserem Protokoll. Die nächste Sitzung ist am 24. März, das ist ohne wieder ein Donnerstag und wir machen das auch wieder um 20.30 Uhr. Und damit beende ich die heutige Sitzung um 22.13 Uhr. Vielen Dank. Danke dir.